Der Sprecher des DFLK-Außenministeriums hatte in seiner Stellungnahme erklärt, dass die US-Aggressoren allesamt vernichtet werden, so dass keiner von ihnen die Kapitulation unterzeichnen kann, falls die USA den zweiten Koreakrieg entfesseln würden. Darüber berichteten vom 25. bis zum 28. Juli die Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Internet-Homepages in Kuba, Iran, Russland, Brasilien und Tschechien.